Das Arche-Noah-Prinzip funktioniert nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass man scheinbar weniger wichtige Arten erübrigen könnte. Häufig kennen wir ihre Rollen nur einfach nicht oder haben das Wechselspiel mit anderen Arten noch nicht genügend verstanden. Die Mehrzahl der Arten ist noch nicht erforscht und erfasst. Wie können wir auf dieser Grundlage ihre jeweilige Funktion und ihren Nutzen einschätzen? Vielleicht stellt sich eine heute unauffällige Art morgen als Schlüsselart und als überlebenswichtig heraus, etwa weil sie mit weniger Wasser auskommt oder gegen Pilze besonders resistent ist, weil sie auch bei hohen Temperaturen noch gut wächst oder ihr ein ärmerer Boden genügt. Deshalb wäre es fahrlässig, die Arten in Ranglisten von essentiell bis verzichtbar einzuteilen und sich auf die Rettung von Top-Arten zu konzentrieren. Das Arche-Noah-Prinzip funktioniert hier leider nicht. Dem Artensterben tatenlos zuzusehen, hieße auf Risiko zu spielen und zu hoffen, dass auch künftig genügend Pflanzen und Tiere übrig bleiben, die unter sich ständig verändernden Bedingungen weiterhin das liefern können, was wir Menschen zum Leben und Überleben benötigen. Eine selektive Rettung, so sie überhaupt möglich und praktikabel wäre, führte nicht zum Ziel. Sie wäre unklug und verantwortungslos. Deshalb kann die Antwort nur lauten: Es muss so viel Biodiversität wie möglich erhalten werden. Oder anders formuliert: Das fortgesetzte Artensterben ist so, als kündigten wir jeden Tag aufs Neue unsere Lebensversicherung. Jeder klar denkende Mensch erkennt hier sofort den destruktiven Charakter der Maßnahme. Beim Schwund an Biodiversität hingegen fehlt das Bewusstsein für deren Folgen und den Ernst der Lage leider immer noch in großen Teilen. Und das ist fatal. Denn ohne Artenvielfalt in intakten Ökosystemen, sagt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, können wir nicht angemessen auf Ernährungskrisen, Klimawandel und Krankheitserreger reagieren. Und das ist nur ein Teil der Leistungen, die die Natur uns über lange Zeit ganz selbstverständlich zur Verfügung gestellt hat und auf die wir dringend angewiesen sind.